Telekom, Fernsprecher, Schlesische Straße 30 an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört die Firma Pizza Max, ihr Pizza-Lieferservice, der hier hinter dem Fernsprecher seine Niederlassung hat. Und dort stehen auch einige Einsatzleute, die in gelbe Jacken mit der Aufschrift Pizza Max gekleidet sind. Und die hier Papppakete entgegennehmen, in denen sich die Pizza befindet, um dann hier zu einem kleinen PKW zu eilen, beziehungsweise zu zwei Motorrollern, die hier vor der Niederlassung geparkt sind und ebenfalls die Aufschrift Pizza Max tragen. Ja, und ansonsten steht auf diesen Boxen dieser Motorroller noch Qualität, die ankommt. Ansonsten, außer den Einsatzkräften der Firma Pizza Max, der Abholservice, ihr Pizza-Lieferservice, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi!